Kaiser, das klingt so wunderbar, dass man über die Schlacht das merkt und nicht. Mit Dreck fühlst du dich wohl, mit Rum und Alkohol, dass du zum Kotzen bist, zeigt ins Gesicht. Wenn ich dich seh, krieg ich die Wut. Bei deinem Anblick werd ich krank. Ich mag dich einfach nicht, komm, sei stets auf der Hut. Du mieser Schmuddelfang, Schmuddelfang. Asozial und dumm, rennst du auf Demos rum. Schweine schmeißen, ja, das macht dir Spaß. Die Antifa ist ein Feind, der Verstand ist ziemlich klein. Deine grenzenlose Dummheit fängt unter das. Wenn ich dich seh, krieg ich die Wut. Bei deinem Anblick werd ich krank. Ich mag dich einfach nicht, drum sei stets auf der Hut. Du mieser Schmuddelpunk, Schmuddelpunk. Arbeit kennst du nicht, das lohnt sich dann für dich. Du bist der größte Abschaum, den man dir sagt. Wenn's dir nicht gefällt, dann sag mir, was ich hier neu ist. Dann pack den Koffer und geh nach Afrika. Wenn ich dich seh, krieg ich die Wut. Bei deinem Anblick werd ich krank. Ich mag dich einfach nicht, drum sei stets auf der Hut. Du mieser Schmuddelpunk, Schmuddelpunk. Du bist asozial, du kannst uns mal.